Glocken läuten, meine Stund, mit Sterben heimgehen, nach klopfen nur noch an dein Tor, öffne mir, ich bin müde, kann nicht mehr, verhungere in dieser Welt. Lieblos kalt, mich nichts mehr hält. Sein Blick ist ein vorübergehender Stäbe, so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Keine Welt. So lass mich nach Hause gehen und schließe tot mir meine Augen. So lass mich nach Hause gehen und schließe ich kreisgegangen. So lass mich nach Hause gehen, schließ dich im Kreis. Gegangen. Lautlos auf.